Frag das GM, der Frage-Antwort-Podcast vom Gymnasium Mellendorf. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Frag das GM, dem Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr sicherlich bereits wisst, beantworten euch die Lehrerinnen und Lehrer in diesem Podcast eure Fragen. Heute starten wir mit den meistgestellten Schülerfragen rund um das Thema Corona am Gymnasium Mellendorf. Also dazu, was ihr in dieser besonderen Situation beachten müsst, was die Schule für euren Schutz geplant hat. Wir starten gleich mit einer der sicherlich meistgestellten Fragen, denn nicht wenige von euch wollen wissen: Wann beginnt für mich wieder der normale Unterricht? Auf diese Frage gibt es leider noch keine eindeutige Antwort. Was wir bisher wissen, verrät euch nun Frau Mein. Für den Jahrgang 12 beginnt die Schule am Montag, den 11. Mai. Es folgen eine Woche später die Jahrgänge 9 und 10, ebenfalls am Montag, den 18. Mai. Wann jetzt die Schuljahrgänge 7, 8, 5, 6 und 11 kommen werden, ist noch nicht ganz genau festgelegt. Wir rechnen Ende Mai, Anfang Juni damit, dass ihr kommen könnt. Wie ihr also seht, steht vieles noch gar nicht so genau fest. Wenn es besonders für die jüngeren Jahrgänge mehr Infos gibt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns. Im Zweifel werdet ihr aber von euren Klassenlehrerinnen auch noch einmal benachrichtigt, wenn es wieder losgeht. Ihr werdet also in jedem Fall rechtzeitig informiert. Wenn es nun allerdings bereits um das Thema Schulöffnung geht, darf natürlich auch eine andere Frage nicht fehlen. Sehe ich meine Mitschülerinnen und Mitschüler, wenn ich wieder in die Schule komme? Leider müssen wir eure Erwartungen an dieser Stelle ein wenig dämpfen. Nein, das ist leider nicht so. Wir müssen die Lerngruppen aufteilen. Sie werden nur noch halb so groß sein wie ursprünglich. Und das bedeutet, dass aus einer 30er-Klasse jetzt zwei 15er-Gruppen werden. Die Aufteilung haben die Jahrgangskoordinatoren übernommen. Und zwar haben sie sich dabei ausschließlich am Alphabet ausgerichtet. Also sie haben bei A angefangen, 15 oder 14 Schüler abgezählt. Und das ist dann die Gruppe 1, die rote Gruppe. Und dann haben sie die restlichen Schüler in die Gruppe 2, die grüne Gruppe. Wir werden immer wieder gefragt, ob es auch möglich wäre, in die jeweils andere Gruppe zu wechseln, weil da der Freund zum Beispiel drin ist. Da ist die Antwort eindeutig nein. Die Gruppenaufteilung muss genauso bleiben, wie sie jetzt ist. Das hat mehrere pragmatische Gründe. Der wichtigste ist der, dass wir dem Gesundheitsamt jederzeit ganz klar sagen können, wer ist eigentlich in welcher Gruppe. Ja, die ersten 14 zum Beispiel aus der ursprünglichen Klasse 7b und die zweiten 14 sind in der anderen Gruppe. Doch selbst, wenn ihr sobald wohl nicht wieder mit der gesamten Klasse vereint sein werdet, immerhin könnt ihr, wenn es wieder losgeht, zumindest die Hälfte eurer Klassenkameradschaft wiedersehen. Nachdem wir nun einen Blick in die Zukunft geworfen haben, kehren wir zurück ins Hier und Jetzt. Denn auch dort gibt es nicht gerade wenige Unklarheiten. Eine davon ist die folgende. Was mache ich, wenn es mir nicht gut geht? Wie und wo genau muss ich mich in diesem Fall krank melden? Grundsätzlich ist es so, dass eure Eltern euch, auch wenn ihr zu Hause seid, weiterhin in der Schule krank melden müssen. Die Sekretärinnen erstellen eine Liste und wir Lehrer können dann gucken, welche Schülerinnen und Schüler an dem Tag oder in der Woche nicht mitarbeiten können. Eure Eltern können im Sekretariat unter der Nummer 05130 581 120 anrufen. Wenn die Sekretärin gerade nicht vor Ort sind, können eure Eltern auf den Anrufbeantworter sprechen. Also, wenn ihr krank seid, dann vergesst nicht, das euren Lehrkräften auch mitzuteilen, damit ihr zum Beispiel von den Aufgaben befreit werdet. Denn an dieser Stelle kann auch die Frage: Muss ich die von den Lehrern gestellten Aufgaben bearbeiten? Mit einem eindeutigen Ja, müsst ihr beantwortet werden. Nun wenden wir uns einer nicht ganz so einfach zu beantwortenden Frage zu, denn: Was passiert, wenn ich eine rechtzeitige Abgabe der Aufgaben nicht schaffe? Eigentlich sind die Aufgaben so bemessen, dass ihr sie in der vorgegebenen Zeit ganz gut schaffen könnt. Ihr bekommt die Aufgaben am Montag und habt dann die ganze Woche Zeit, sie zu bearbeiten. Ihr könnt euch die Zeit etwas selber einteilen. Schaut doch mal auf YouTube oder auf unserer Homepage, da findet ihr ein tolles Video, wie man sich das Lernen zu Hause organisieren kann. Und wenn das mal nicht passen sollte, dann ist ganz wichtig, dass ihr mit eurem Lehrer Kontakt aufnehmt. Vielleicht hat der Lehrer sich ja auch mal ein bisschen geirrt und es ist ein bisschen mehr geworden. Dann ist es aber wichtig, dass ihr eine Rückmeldung gebt. Für uns ist diese Art von Unterricht ja auch neu und wir müssen auch noch ein bisschen was dazulernen. Ihr seht also, wenn ihr eine Aufgabe aus Versehen eine Stunde zu spät abgebt, müsst ihr keine Strafe fürchten. Dennoch ist man mit Pünktlichkeit weiterhin auf der sicheren Seite. Alternativ zu Aufgaben bieten viele Lehrkräfte aber auch Videokonferenzen an, um mit euch Schülerinnen und Schülern auch direkten Kontakt halten zu können. Doch manche mögen sich dabei nicht nur ihr Gesicht, sondern auch einen Teil ihres Zimmers in der Webcam zu zeigen, nicht sonderlich wohlfühlen. Fragen daher zu Recht: Muss ich an den Videokonferenzen teilnehmen? Erst einmal sagt unser Kultusminister, dass das Lernen zu Hause ab dem 22.04. verbindlich ist. Es gibt die Schulpflicht, die auch nicht aufgehoben ist, und Schülerinnen und Schüler sollen deshalb auch, wenn möglich, an Videokonferenzen teilnehmen. Sollte das aus irgendeinem Grund nicht möglich sein, also fehlende technische Ausstattung oder die Eltern haben parallel zu Hause eine Videokonferenz angesagt, dann haben sie sich mit ihrem Fachlehrer, der die Videokonferenz angesetzt hat, in Verbindung zu setzen und Bescheid zu geben, dass sie nicht an der Videokonferenz teilnehmen. Allerdings müsst ihr, wenn ihr an einer Videokonferenz teilnehmt, selbstverständlich nicht eure Webcam einschalten. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, dass ihr vor einer Konferenz noch schnell euer Zimmer aufräumen müsst. Schlussendlich kommen wir zur letzten Frage des heutigen Tages. Und die lautet: Wann bekomme ich Klassenarbeiten zurück, die vor der Schulschließung geschrieben wurden? Das mit den Klassenarbeiten ist so eine Sache. Ich zitiere aus dem Erlass Schriftliche Arbeiten in den allgemeinbildenden Schulen, Punkt 6. Die Korrekturzeiten sollen im Primarbereich eine Woche, im Sekundarbereich 1 zwei Wochen und im Sekundarbereich 2 drei Wochen nicht überschreiten. Die Erziehungsberechtigten müssen Gelegenheit haben, in die korrigierte Arbeit Einblick zu nehmen. Bei der Korrektur oder bei der Rückgabe der korrigierten Arbeit ist von der Fachlehrkraft die richtige Lösung der gestellten Aufgabe darzustellen oder mit der Klasse zu erarbeiten. Und das ist genau das Problem. Im Moment sind die Schulen zu und wir als Klassenlehrer und Fachlehrkräfte können euch die Arbeiten nicht zurückgeben, können nicht mit der Klasse die gestellten Aufgaben erläutern und die Lösungen gemeinsam korrigieren. Deshalb müsst ihr euch alle, egal ob Sekundarbereich 1 oder Sekundarbereich 2, noch ein bisschen gedulden, bis ihr wieder in die Schule kommt. Und dann habt ihr die Chance und die Möglichkeit, mit eurer Fachlehrkraft die vor der Schulschließung durchgeführten Klassenarbeiten und Klausuren dann auch gemeinsam zu besprechen. Und das war es auch schon für heute. Wenn ihr noch eine ungeklärte Frage habt, ganz egal, ob sie etwas mit Corona zu tun hat oder nicht, dann meldet uns diese gerne als Audiodatei oder Text an fragdasgm@gim-mellendorf.de. Wir freuen uns bereits darauf, auch nächste Woche euren Wissensdurst stillen zu können. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bleibt gesund.